Viele Menschen glauben, die Nacht sei voller unerklärlicher Geheimnisse. Nicht einmal der helle Mondschein vermag sie aufzuklären. Dunkle Mächte herrschen in den Schatten, die durch die Geschichten vergangener Zeiten huschen. Es war später Abend. Ruhig lag das Städtchen in der Dunkelheit da. Die Bürger fühlten sich in ihren Häusern geborgen. Alles schien wie immer zu sein. Und dennoch, etwas war anders. Ein kalter Hauch wehte durch die Gassen. Sogar der alte Geppetto spürte die Macht des Unheimlichen. Bitte glaub einem alten Mann, Pinocchio, so ist es nun mal. Mir wär's lieber, du würdest nachts nicht mehr rausgehen. Mein Junge, du hältst das alles vielleicht für Einbildung, aber es kann sein, dass die Hexe des Teufelswaldes nachts umherzieht. Wirklich, Papa? Wir haben Vollmond. Das bedeutet, die alte Rachel ist unterwegs, um Kinder zu fangen und sie in den Teufelswald zu schleppen. Und was macht sie mit den Kindern, die sie mitgenommen hat? Pinocchio, sie ist ein Vampir. Heißt das? Ja, sie trinkt Blut. Es ist wahr, was ich dir erzähle. Diese widerwärtigen Geschöpfe beißen in den Hals ihrer Opfer. Damit bringen sie sie in ihre Gewalt. Deshalb will ich, dass du heute im Haus spielst. Morgen ist auch noch ein Tag. Ist das wirklich nicht geschwindelt? Erzählst du mir diese Gruselgeschichten nicht nur, damit ich zu Hause bleibe? Bestimmt nicht, Pinocchio. Sie hat bereits Kinder verschleppt. Wir sollten sie nicht in Versuchung führen. Jetzt aber schnell ab ins Bett, mein Liebling. Aber ich bin überhaupt noch nicht müde. Hoffentlich haben dich meine Geschichten nicht so sehr erschreckt. Ich wollte dir keine Angst machen. Lass dich von den dummen Vampiren nicht vom Schlafen abhalten. Nein, Papa. Du kannst ruhig ins Bett gehen. Die alte Hexe wird dich nie erwischen. Du hast recht, Papa. Wenn's dunkel wird, sollten kleine Kinder nicht mehr auf der Straße spielen, stimmt's? Ja, Pinocchio. Kinder sind nachts am besten zu Hause bei den Eltern aufgehoben. Manchmal denke ich mir, ich mache mir zu viele Sorgen um dich, aber du bist mein Ein und Alles. Die alte Hexe wird mich bestimmt nicht in den Hals beißen. Puppen mag die nicht. Stimmt, Pinocchio. Ich habe dich aus Holz geschnitzt, aber manchmal habe ich das Gefühl, du bist aus Fleisch und Blut. Gute Nacht, mein Kleiner. Mit ein bisschen Glück werde ich eines Tages auch ein richtiger Junge sein. Am nächsten Morgen, als Pinocchio auf dem Weg zur Schule war, traf er seine Freunde Franco, Dino, Marco und die beiden Mädchen Anna und Rosi. Hast du zufällig deine Hausaufgaben in Erdkunde gemacht, Pinocchio? Hab ich verschwitzt. Der Lehrer wird ganz schön böse auf dich sein. Oh. Diesmal können wir dir nicht helfen. Richtig, das musst du selber ausbaden. Ich habe auch keine Aufgaben gemacht. Meine Mutter hat mir von der Hexe erzählt. Da habe ich Angst bekommen. Sie ist ein Vampir und heißt Rachel. Dir kann man auch jeden Mist erzählen. Vampire gibt's doch nur in Märchen. Für mehr ist in so einem Holzkopf auch nicht Platz. Ich habe gestern Abend auf der Straße gespielt, aber ich habe nur eine Bettlerin gesehen. Aber Franco, mein Vater hat gesagt, Vampire gibt es wirklich und Rachel, die Hexe, wohnt im Teufelswald. Mein Vater lügt mich doch nicht an. Das kann ich mir vorstellen. Du wirst vor Angst fast in die Hosen gemacht haben, Pinocchio. Oh, ich hab so Angst vor Vampiren. Natürlich habe ich meinen Vater diesen Unsinn nicht abgekauft, aber es war eine gute Entschuldigung, um die Hausaufgaben nicht machen zu müssen. Na gut, Klugscheißer, dann komm mit uns in den Teufelswald. So kannst du allen beweisen, dass du bestimmt kein Angsthase bist. Habe ich's nicht gesagt? Pinocchio hat bloß eine große Klappe. Pinocchio hat eine große Klappe. Wenn ich nicht in die Schule ginge, würde mein Vater mir das nie verzeihen. Ich hab die Nase voll von deinen dummen Ausreden. Gib's doch zu, dass du ein Angsthase bist. Kommt! Wir sind dabei, Franco. Erst eine Flasche. Warte doch, Jungs! Pinocchio wusste nicht, was er tun sollte. Auf der einen Seite wollte er seinen Vater auf keinen Fall enttäuschen. Auf der anderen Seite aber sollten ihn seine Freunde nicht für einen Angsthasen halten. Und als er so überlegte, wie er sich nun entscheiden sollte, erschien der Geist der Grille. Pinocchio! Ich weiß, was du denkst, aber es ist die falsche Entscheidung. Wenn du mit denen mitgehst, wird's Ärger geben. Hau endlich ab! Wenn du Mut beweisen willst, dann triff deine eigene Entscheidung. Tu mir einen Gefallen und kümmere dich um deinen eigenen Kram. Versprich mir, dass du in die Schule gehst und nicht zu deinen Freunden. Ach, Idiot! Warum soll ich mich eigentlich mit diesem Knilch abgeben? Pinocchio hatte sich also entschieden. Er rannte hinter seinen Freunden her. Und als er sie schließlich eingeholt hatte, waren sie bereits weit, weit von zu Hause weg. Hast du denn keine Angst mehr vor Vampiren? Ich glaube nicht an Vampire, Franco, aber wenn einer auftauchen sollte, habe ich keine Angst vor ihm. Ich bin ein tapferer Bursche. Wir müssen uns nur immer an dem Berg orientieren. Der Teufelswald ist genau auf der anderen Seite. Rosi, ich finde, wir sollten lieber nicht mitgehen. Wenn ich eine Hexe oder einen Vampir sehe, werde ich sie in einen Käfig sperren und Eintritt verlangen. So mache ich mein Geld. Mhm. Franco wird ein reicher und berühmter Mann werden und wir zwei reisen mit ihm um die Welt. Denkst du an das Gleiche wie ich, Rosi? Ja, bestimmt. Ich habe furchtbare Angst. Ich bin noch nie so weit von zu Hause weg gewesen. Hört mal, lasst uns lieber nach Hause gehen. Ich hab's doch gleich geahnt. Macht, was ihr wollt. Wir Jungs gehen auf jeden Fall in den Wald. Wir haben noch nie eine Hexe gesehen. Bis bald. Pinocchio, lass uns nach Hause gehen. Die werden sich schon Sorgen machen. Aber wenn ich jetzt zurückgehe, werden sie mich doch für einen Angsthasen halten. Was ist los, Pinocchio? Hörst du etwa schon auf den Ratschlag von Mädchen? Nein, Franco, nicht die Bode. Wartet! Während die beiden Mädchen umkehrten, war es für Pinocchio bereits zu spät. Er musste nun seine Tapferkeit unter Beweis stellen. Es dauerte auch gar nicht lange, da hatten die Jungen den Rand des Teufelswaldes erreicht. Hey, Dino, du gehst als Erster. Nein, Marco soll zuerst gehen. Ich würde schon gehen, aber Franco ist unser Anführer, deshalb soll er zuerst gehen. Verstehe ich nicht. Wovor habt ihr Angst, hä? Da ist doch nichts dabei. Hey, Franco, wenn du so tapfer bist, warum zitterst du dann? Weil mir bei euch gleich der Kragen platzt. So kommen wir nicht weiter. Ich gehe als Erster. Hey, warte! Am Mittag des nächsten Tages fingen alle an, sich ernsthaft Sorgen zu machen. Anna und Rosi hatten den Erwachsenen vom Plan der Jungen berichtet. Und nachdem Marco, Franco, Dino und Pinocchio noch immer nicht zurück waren, befürchteten sie das Schlimmste und trafen sich alle auf dem Marktplatz. Lasst uns für die Jungs ein Gebet sprechen. Wenn ihr alle fertig seid, können wir aufbrechen. Augenblick! Ich möchte zu Francos Vater. Ich möchte mich dem Suchtrupp anschließen. Kommt nicht in Frage. Sie sind ein alter Mann. Leute wie Sie würden uns nur im Weg stehen. Pinocchio bedeutet mir mehr als alles andere auf der Welt. Ich muss mit. Tut mir leid. Das ist völlig ausgeschlossen. Der ganze Suchtrupp, marsch! Habt keine Angst vor den Kräften des Bösen. Hier, dieses Kreuz wird euch davor schützen. Es gibt nichts, was Vampire mehr fürchten. Oh Herr, lass meinen kleinen Pinocchio wieder gesund nach Hause kommen. Die Männer machten sich also auf die Suche nach den Kindern. Aber sie fanden nur den völlig erschöpften und verstörten Franco und brachten ihn zurück ins Dorf, wo sich Geppetto noch immer furchtbare Sorgen machte. Der kleine Pinocchio ist mein Ein und Alles. Lieber Gott, lass ihn bitte gesund wieder zu mir zurückkommen. Meister Geppetto! Pinocchio ist gesund und munter. Sie haben ihn endlich wiedergefunden. Oh nein! Es ist nur ein böser Traum. Es ist nicht wahr. Die Wölfe haben auch zwei seiner Freunde erwischt. Nur Franco hat überlebt. Er hat Glück gehabt. Es tut mir sehr leid, Geppetto. Ich habe ihn immer wieder davor gewarnt, ohne mich so weit wegzulaufen. Aber er hat nicht gehört. Er ist eine kleine, hilflose Puppe. Pinocchio, es stört mich nicht, wenn du nicht so artig bist. Komm nach Hause. Lieber Gott, beschütze meinen Jungen. Lass ihn am Leben. Doch bislang war Pinocchio nichts passiert. Er irrte Mutterseelen allein im Teufelswald herum, denn er hatte seine Freunde schon in der vergangenen Nacht aus den Augen verloren. Doch so allein, wie es schien, war Pinocchio gar nicht. Er hatte es zwar noch nicht bemerkt, aber in unmittelbarer Nähe stand eine alte, unheimliche Gestalt und beobachtete ihn ganz genau. Hey, Franco! Dino! Wo seid ihr? Ich möchte nur wissen, wo die anderen stecken. Hier ist es dunkel und ziemlich unheimlich. Hilfe! Helft mir! Franco! Marco! Dino, wo seid ihr? Ah! Vater hatte recht. Du bist Rachel, die Hexe. Dein Vater hatte nicht recht, mein Junge. Hier gibt es weit und breit keine Hexen. Ich bin nur eine liebe alte Bettlerin. Sag mal, ist das wirklich wahr? Da, wo du wohnst, da kann ich immer spielen und muss nie mehr Hausaufgaben machen? Stimmt. Du musst nur immer hinter mir herlaufen. Das ist so schön, um wahr zu sein. Nie mehr Schule. Ich werde immer schwimmen und auf Bäume klettern. Einfach riesig. Wir werden gute Freunde sein und viel Spaß miteinander haben, was? Ich kann dir schon jetzt versprechen, dass du bestimmt nicht enttäuscht sein wirst. Dein neues Zuhause wird dir gefallen, Pinocchio. Es ist dort oben im Nebel. Ey, ein Palast. Und da drin werde ich wohnen? Die Alte hatte gelogen. Sie war Rachel, die Hexe, und hatte Pinocchio zu einem riesigen Schloss gelockt. Obwohl Jahrhunderte alt, wirkte es dennoch zeitlos. Hinter dem großen Steintor lag ein Schlosshof, übersät mit Hunderten von roten Mohnblumen. Und vor diesen Mohnblumen liefen klitzekleine Zwerge umher, mit denen Pinocchio sofort Freundschaft schließen wollte. Hallo, ich freue mich, euch kennenzulernen. Ich heiße Pinocchio und bin gerade angekommen. Diese Zwerge können weder reden, noch können sie dich hören, Pinocchio. Sie werden dich nicht verstehen, auch wenn du noch so laut redest. Was? Oh, sind das schöne Blumen. Aber wieso gibt es die nur in einer Farbe? Das kommt daher, dass Gräfin Leonard eine gewisse Vorliebe hat, nämlich für Blut. Oh. Gehen wir. Es gibt jemanden, den ich dir gerne vorstellen möchte. Oh. Oh. Ist das drin? Ich wusste doch, dass es dir gefallen würde. Es wird dir an nichts fehlen. Jetzt darfst du die Herrin des Hauses kennenlernen. Oh, Gräfin! Gräfin Leonard Pinocchio! Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen, mein Junge. Herzlich willkommen in meinem Schloss. Ich hoffe, du hattest eine gute Reise durch den Wald. Rachel hat sich ja um dich gekümmert. Du siehst meiner Mutter der guten Fee ähnlich. Du solltest sie mal sehen, sie ist sehr schön. Oh, du hast eine gute Fee zur Mutter? Ich liebe sie, als wäre sie meine Mutter. Und du siehst genauso wunderschön aus wie sie. Du schmeichelst mir, Pinocchio. Ich wäre sehr stolz und glücklich, wenn du von heute an Mutter zu mir sagen würdest. Im Ernst? Darüber würde ich mich sehr freuen. So soll es sein. Von heute an bist du mein kleiner, geliebter Junge. Leider waren die Wölfe schneller und haben die anderen Jungs geschnappt, Gräfin. Das ist sehr schade. Um welche Jungs geht's denn? Um ungezogene Lümmel. Solche Kinder kennst du nicht. Die haben sich verehrt, das sind meine Freunde. Aber bestimmt nicht, du kennst sie nicht mal. Komm, ich möchte dir was Schönes zeigen. Na gut. Mutter, wer ist dieser Mann auf dem Bild? Kennst du den? Das ist mein Mann. Er war einmal der Herrscher dieses Schlosses. Wo ist er jetzt? Bist du nicht mehr mit ihm verheiratet? Oh nein, er ist schon seit vielen Jahren nicht mehr bei mir. Mhm. Ja, ich kann es selbst kaum glauben. Seit 500 Jahren bin ich völlig allein. Das ist ja fast eine Ewigkeit. Dann musst du ja unvorstellbar alt sein. 541. Nicht zu fassen. Junge. Es war Pinocchios erste Nacht in dieser eleganten Umgebung. Er fühlte sich bei seinen neuen Freunden völlig sicher und hatte nicht den leisesten Verdacht, dass er dem geheimnisvollen Bann einer fremden und bösen Macht ausgeliefert war. Und kaum war Pinocchio eingeschlafen, als die Gräfin auch schon ihr wahres Gesicht zeigte. Sie war ein Vampir, der sich vom Blut kleiner Kinder ernährte. Schon näherte sie sich Pinocchios Hals, als sie eine fürchterliche Entdeckung machte. Er ist aus Holz, es ist eine Puppe. Steh auf, mein Kleiner. Ich bin es nicht gewohnt, dass man mich betrügt. Du bist es nicht wert, unter meinem Dach zu schlafen. Verlasse sofort das Schloss. Mein Hals fühlt sich so komisch an. Vielleicht hat mich eine Mücke gestochen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie furchtbar enttäuscht ich war, Rachel. Ich war dem Wahnsinn nahe, als ich herausfand, dass er aus Holz ist. Er ist wertlos. Man könnte ihn für etwas anderes verwenden. Ja. Pinocchio! Hallo! Ich habe gerade ein bisschen gespielt. Würdest du dich nicht über ein paar Spielkameraden freuen? Na klar, aber ich habe doch schon die Zwerglein als Spielkameraden. Die werden dich schnell langweilen. Du brauchst jemanden, mit dem du sprechen kannst. Wäre es denn nicht lustiger, wenn ein paar Schulkameraden hier wären? Vielleicht deine Freundin. Ein hübscher Junge wie du hat sicher viele Freundinnen. Rosa, Anna, oh ja, Marion, Isabel und Susi. Meine Freunde sind alle eifersüchtig auf mich. Wäre das nicht prima, wenn deine Freunde alle zum Spielen hierher kommen könnten? Die würden staunen. Und wenn sie Lust haben, können sie gerne zum Abendessen bleiben. Ich warte auf euch. Du läufst schnell nach Hause und holst sie hierher. Aha, bin gleich wieder da. Lass dir zum Abschied von Mama einen Kuss geben. Ich habe dich richtig ins Herz geschlossen, Pinocchio. Wir werden bestens miteinander auskommen. Komm schon. Von jetzt an wirst du alles tun, was ich will. Du stehst unter meiner Gewalt und hast keinen eigenen Willen mehr. Geh! Und lock die kleinen Mädchen ins Schloss. Ja, die kleine verrückte Puppe ist mir in die Falle gegangen. Es stört mich nicht, dass er aus Holz ist. Ich werde ihn gut gebrauchen können. Und zwar sofort. Pinocchio hatte keine andere Wahl, als der Gräfin zu gehorchen. Er stand völlig in ihrem Bann. Im Bann einer bösen, selbstsüchtigen Hexe, die schon seit Jahrhunderten Menschen das Blut aussaugte. Wie im Traum machte sich der hilflose kleine Pinocchio nun auf den Heimweg durch den Teufelswald, um den schrecklichen Auftrag des bösen Vampirs zu erfüllen.